herzlich willkommen zum Uncast Episode 230. Mehr Platz braucht der Android. Ja, braucht Google zu viel Platz auf dem Gerät? Das ist das Thema für diese Sendung heute. Und dann gibt's jede Menge News, natürlich wie immer. Updates spielen diesmal eine besondere Rolle. Ja. Community, da gab's auch wieder ein paar Sachen, sehr interessant. Und auch natürlich wieder die App der Woche. Ha! Was ganz Besonderes diesmal. Ist nicht immer was Besonderes. Klar, die App der Woche ist natürlich immer was Besonderes. Aber fangen wir mal mit dem Thema an. Braucht Google zu viel Platz auf dem Gerät, auf dem Smartphone, auf dem Tablet? Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir schon relativ lange. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als ein Handy, das gerade mal ein Jahr war, von einer Bekannten gekauft wurde. Und dann bereits ja quasi außer Gefecht gesetzt wurde, nur durch die Updates, die kamen für die internen Apps, wie beispielsweise eben Google Maps, YouTube, Play Music und so weiter und so weiter. Da muss ich sagen, da hat Google, so scheint es mir jedenfalls, seit der Einführung der Nexus-Reihe und dann der Fortführung, besonders ab dem Nexus, ab dem Galaxy Nexus, genau, ja, also da dann komplett den Faden verloren, ja, wie oder wo die Apps eben optimiert werden, wie die Apps optimiert werden sollen und wo die abgelegt werden können. Ja. Weil tatsächlich ist Google nur bei den wenigsten Apps dazu fähig, eine App-to-SD-Funktion anzubieten. Viele andere Hersteller, Programmierer, nicht alle, bieten natürlich für ihre Apps die Möglichkeit an, das hier auf die SD-Karte zu installieren. Das muss allerdings auch eben freigeschaltet sein. Dann erscheint in den Einstellungen, wer das sucht, ja, und sich schon immer gewundert hat, ja, muss ich da was Spezielles installieren? Nein, das ist eine Systemfunktion. Dann kann man eben in die Einstellungen gehen, unter Apps, dann die entsprechende, den entsprechenden Reiter dort auswählen. Normalerweise ist dort auch eine Abteilung SD-Karte. Da braucht man nicht eins zu gucken. Und jede App, die dort aufgeführt ist, die kann auch auf die SD-Karte installiert werden. Jetzt sind natürlich schon so Sachen, wie die eben beim Start vom Handy mitgestartet werden müssen unbedingt, ja, also sofort, da empfiehlt es sich, die eben nicht auf diese SD-Karte zu machen. Andere Apps wiederum, da wäre es durchaus sinnvoll, das zu tun. Aber es ist eben punktum so, dass es ein Problem gibt bei der Größe von den Google Apps, die da draußen sind. Ich habe nur mal die wichtigsten zusammengestellt. Ja, komme ich gleich noch dazu. Und die Ergebnisse sind natürlich erschreckend. Erschreckend deswegen, weil man bei einigen Geräten gleich schon einen Großteil seines Speichers verbrät. Ja, und das meine ich nicht nur so. Das ist tatsächlich so. Es gibt nämlich ein Problem. Bei der Nexus-Reihe ab dem Galaxy Nexus ist es so, dass der gesamte Speicher als App-Speicher verwendet werden kann. Es gibt auch keinen SD-Kartenspeicher mehr. Ja. Und das scheint auch der Hintergrund zu sein, warum eben Google hier nicht mehr für nötig hält, die Apps generell fähig zu machen für App-to-SD. Das ist alles schön und gut, nur dass die meisten anderen Geräte von anderen Anbietern eben nicht so funktionieren. Dort gibt es eine Aufspaltung, warum auch immer, da frage ich auch die Hardware-Gerätehersteller, das müsste nicht sein. Ja, warum wird so ein Mist gemacht? Ja, ich kann es nicht sagen, aber Fakt, es ist so. Ja. Beispielsweise Sony hat bei dem Xperia Solar damals 8 GB mitgeliefert, damals war das großzügige Sache. Aber davon waren nur 512 Megabyte als App-Speicher verwendbar. Der andere war interner Speicher, der eben geführt wurde als, ja, da gibt's unterschiedliche Bezeichnungen: External Memory, USB Memory oder Internal SD Card Memory. Ja. Fakt ist, der Speicher war im Gerät eingebaut, konnte aber nicht genutzt werden von Apps. Nur 512 MB wurde für Apps benutzt. Einige bessere Geräte haben oder hatten 1024 MB, also 1 GB für Apps. Ja. Heute haben einige bessere Geräte 2048 MB ja, zur Verfügung. Nur die allerwenigsten haben eben wie das Nexus im Moment leider immer noch, ja, vielleicht ändert sich das ja mal, die Möglichkeit hier den gesamten Speicher, der übrigens auch recht mau ist, muss man auch sagen, da komme ich gleich nochmal dazu, für Apps zu verwenden. Ja. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Handy kauft mit 8 oder sagen wir mal auch 16 GB, dann denkt man, boah, da habe ich sehr viel Platz, ja. Aber nur, wenn man keine großen Datenmengen eben ablegt, wie zum Beispiel seine Musik. Wenn die in der Cloud ist und mit Play Music abgespielt wird, ist das ganz gut. Ja, daran reicht das schon aus. Wer aber hier von der Cloud nichts hält und zum Beispiel seine eigene Musik drauf machen will und auch ein bisschen was auf Vorrat haben will, der hat ruckzuck die 16 GB und ruckzuck weg. Ja. Dann bleibt eben der restliche Speicher für alles andere, für alle Apps. Und da ist es ziemlich ärgerlich, wenn schon die Apps von Google so viel Speicher brauchen, ja, dass da ein Großteil auffressen wird. Ich bleibe jetzt mal bei diesen Geräten, bei den vielen Geräten, die eben den App-Speicher abgetrennt haben von dem restlichen Speicher des Gerätes. Beim Pipo beispielsweise sind es 3 GB sogar. Ja, also das ist relativ großzügig. 3072 Megabyte Storage für Apps, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, und da sieht man auf einmal, wie das so zusammenkommt. Also Play Store mit 15,2 Megabyte, YouTube 19 Megabyte, Play Music 22,3 Megabyte, Maps 26,7 Megabyte, Hangouts 33,5 MB, Inbox 44,6 MB, Gmail weiß ich jetzt nicht auswendig, wie groß das ist, habe ich nicht mehr installiert. Google Plus 17,2 MB. Achtung, die Daten-App, ja, also Data, die Daten werden nur im App-Storage gespeichert. Da kommen zum Beispiel bei mir hier, obwohl ich das ja relativ neu installiert habe, wieder mal, mache das öfters mal, eben wegen dem Ganzen, dann tue ich mal die Daten löschen, damit ein alten Dreck raus ist, kommen noch 42,7 MB dazu, das heißt effektiv 59,9 MB weg vom Apps Storage. Mir unbegreiflich, dass sowas nicht dass diese Daten nicht auf die SD-Karte ausgelagert werden können. Chrome, 68 MB. Ein clean install, nicht gesurft, nur installiert, ja, unglaublich, plus eben das, was eben nur in dem App-Speicher an Daten abgelegt werden kann, ja, das ist auch genau wieder so verrückt, wie bei der Google Plus App, unglaublich. Google Search, 43,9 Megabyte, natürlich auch wieder da, Daten, die nur im App-Storage gespeichert werden können, plus 29 Megabyte, also insgesamt 73 Megabyte groß. Die Google-Suche, 73 Megabyte groß. Google Play Services, ja, das ist der einzige Service-Dienst, den ich jetzt aufgeführt habe, weil er halt essentiell ist. 43,5 Megabyte. Auch da wieder Daten, die nur im App-Storage abgelegt werden können, 43,4 Megabyte. Bei mir im Moment 87 Megabyte. Und da kommen wir dann auf einen Schnitt von 449 Megabyte nur für diese Apps. Das sind bei 512 Megabyte Speicher für Apps 87,7% belegt, nur von diesen Google Apps. 1024 Megabyte sind es immerhin noch 43,85% nur belegt durch die Google Apps. Bei 2048 Megabyte 21,92%. Das ist definitiv zu viel. Also unglaublich. Das hat die Bewandtnis, dass Google offenbar den Faden verloren hat, dass die Updates immer größer und größer und größer und größer werden. Bei Auslieferungen sind ja viele Apps im System integriert und brauchen deswegen so gut wie keinen Speicher. Dann kommt ein Update Und dann wächst es und wächst und wächst. Und offenbar machen sich die Entwickler keine Gedanken mehr, dass es eben Geräte gibt, die noch aktuell sind. Ja, die es jetzt noch zu kaufen gibt, aktuell, und die auch noch rauskommen relativ neu und trotzdem eben diese Probleme haben mit dem App-Speicher. Ja. Und da summiert sich das und summiert sich das. Und das geht einfach so weiter. Ja, jetzt in der letzten Zeit wurde es eben besonders kritisch durch die ganzen Updates, die kommen wegen dem Material Design, so schön wie das aussieht. Das frisst Speicher ohne Ende. Und somit muss man haushalten. Ja. Das muss man mal vorstellen. Ich habe ein Gerät mit 32 GB interner Speicher und noch eine 32 GB SD-Card. Und ich muss ständig aufpassen und alte Apps, die ich nicht brauche, löschen, damit ich wieder neue installieren kann. Das kann einfach so nicht sein. Ja? Da muss was getan werden von den Hardwareherstellern, aber auch von Google, denn Google weiß, Google muss wissen, ja, dass da eben viele Geräte auf dem Markt sind, die eben da in Schwierigkeiten kommen können. Ja? Und hier in dieser Liste sind ja noch gar nicht alle Programme drin, Programme drin und alle Dienste, die Google verwendet. Ich habe jetzt bewusst zum Beispiel nicht das Google Text-to-Speech Engine damit reingerechnet, das ebenfalls fast 30 Megabyte braucht. Oder hier die anderen Services, zum Beispiel das Service Framework und so weiter und so weiter. Also so viele Google-Sachen, die man auch gar nicht löschen kann. Ja, also man kann dazu übergehen, kann sagen, okay, Play Music will ich nicht. 32,3 Megabyte sind wieder frei, zack. YouTube will ich nicht, ja. Maps nutze ich nicht, ja, so, gut. Okay, gut, kann man machen, ja. Bei so Sachen wie Hangouts wird es zum Beispiel wieder kritisch, ja. Entweder nutzt man es oder man nutzt es nicht. Ja, und wenn man es nutzt, dann muss man hier in den sauren Apfel beißen und muss eben die 33,5 Megabyte installieren, ja. Genauso wie bei der Mail-Applikation. Die wenigsten wollen zum Beispiel mit K-Mail rummachen, habe ich das Gefühl. Stattdessen wird eben Inbox oder Gmail installiert. Und dann geht's rund mit dem Speicher. Ja. Google Plus genauso. Google Plus kann ich nicht verzichten. Dann brauche ich gleich gar kein Android-Gerät mehr. Ja. Dann kann ich mir was anderes holen. Der Chrome-Browser, gut, das ist für mich absolut indiskutabel, deswegen verzichte ich auch auf den Chrome-Browser und ist bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich surf eh nicht mit dem Tablet großartig rum. Könnte ich auch nicht, denn der interne Browser ist dafür mehr schlecht als recht geeignet und den Lightning, den ich nutze, der hat halt doch viele Probleme mit verschiedenen Seiten, wo die Anzeigen einfach nicht funktionieren. Ja, billiges, schlechtes, grausames Webdesign ist leider noch gang und gäbe. Und die sich überhaupt nicht an Standards halten, die irgendwelchen Grams da reinfügen, wo zu nichts kompatibel ist, außer zu dem Chrome-Browser. Ja. Aber gut, die Seiten, die haben eh verloren. Und wie gesagt, ich surf eh nicht so viel auf dem Tablet. Das mache ich dann doch lieber am Computer, da funktioniert's. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht löschen kann, ist das Google Search, weil da wären dann essentielle Bestandteile vom gesamten Android-System weg. Kein Voice Search und so weiter und so weiter. Alles würde da aus den Fugen geraten. Ich glaube, es wäre auch keine gute Idee, das zu disablen, sofern es überhaupt möglich ist bei den einzelnen Geräten. Und also da muss man auch wieder mit 73 Megabyte einen sauren Apfel beißen. Ja, unfassbar. Genauso wie die Google Play Services, die kann man nicht einfach abschalten. Ja, wenn man da alle Updates deinstalliert, dann werden also wichtige Funktionen, wichtige Apps gar nicht mehr funktionieren. Und das Gerät wird quasi dann unbrauchbar. Also auch da 87 Megabyte Ahoi, ja, kann man nichts machen dagegen. Und das ist eben etwas, was mich wirklich fuchst. Fuchst mich schon eine ganze Zeit lang, wie gesagt, jetzt ziemlich aktuell wegen den ganzen Updates, die auf uns zurollen auf diesem Material Design, so schön wie es ist. Platz wird dadurch immer knapper und immer knapper und immer knapper. Und das ist schon seit ich Android-Geräte habe, das Problem der Platz. Ja, selbst bei dem Nexus, ja, bei dem Nexus 4, ja, war ja auch die Version verkauft worden mit 8 GB und auch da ist es natürlich ruckzuck knapp. Wie gesagt, ein paar Daten, ja, ein bisschen Cache-Speicher und ruckzuck kriegt man dann die Meldung auf einmal, wenn man eine App installieren will, tja, dass nicht mehr genügend Speicher vorhanden ist, für die App zu installieren. So ist das. Und vor allem, wenn man dann ein Gerät hat, wo hier der interne Speicher, ja, 28 Megabyte, komplett frei ist, und man kriegt dann gesagt, man kann keine App installieren, weil nicht mehr genug Speicher vorhanden ist, dann kratzt man sich schon mal im Kopf und denkt dann also mal, was machen die hier nur für einen Mist? Ich kann froh sein, dass nicht alle Entwickler so auf diesen internen App Storage bestehen, wie zum Beispiel jetzt Google. Sonst könnte ich nämlich hier nichts mehr Vernünftiges mit meinem Gerät machen. Ich habe hier, Moment, da schaue ich gerade mal, ich habe hier auf der SD-Karte von Entwicklern eben, die etwas freundlicher zu den Benutzern sind, im Gegensatz zu Google, habe ich hier, Moment, da muss ich ja mal in den Storage gehen. Ja, auf der SD-Karte habe ich noch 17 von der 32 Gigabyte Karte habe ich 17,34 Gigabyte frei. Das sind hauptsächlich eben aufgeteilt in Daten und Apps und so weiter, und 4,26 Gigabyte an Apps. 4,26 Gigabyte an Apps sind da drauf. So. Wenn diese Entwickler das nicht erlauben würden, dann könnte ich noch nicht mal diese Apps benutzen, die jetzt da drauf sind. Denn ich habe nur 3 Gigabyte App-Speicher frei. Plus nochmal diese Google Apps und so weiter und so weiter. Und das ist eine Katastrophe. Also die sind momentan auf 1,1 Gigabyte ja, bei mir gesetzt insgesamt. Und das ist schon ziemlich erschreckend. Ja, so ist das, Leute. Deswegen hier der kleine Rant, ja, aber ich befürchte nicht, dass das noch besser wird, denn die Nexus-Reihe hat ja dieses Problem nicht und Google scheint es offenbar nicht für nötig zu halten, das dann für andere irgendwie umzusetzen. Ja, stattdessen wird wohl gedacht, naja, da machen dann eben die entsprechenden Firmen was Eigenes mit der Speicherverwaltung, ja. So ist es auch manchmal bei den Großen, aber eben nicht generell, und das ist schon schade. Selbst, wie gesagt, Sony-Handys haben da von nicht allzu langer Zeit eben das Problem gehabt. Und etwas, was komischerweise immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, klar, die Firmen wollen auch nicht haben, dass man das, dass das groß an eine große Glocke gehangen wird, ja, denn das ist schon ziemlich wenig, 3 Gigabyte, muss ich zugeben, ja, für heutige Verhältnisse, für Apps. Aber nur deswegen, weil es eben so Entwickler wie bei Google nicht erlauben, den internen Speicher zu nutzen, sondern nur den App-Speicher, auch teilweise für die Daten. Und das geht eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich gehe da mal weiter zu den News. Ich könnte jetzt noch längere Zeit darüber schimpfen. Ändern wird's schon nichts, außer dass ich halt konsequent Apps, die ich auch nur irgendwie darauf verzichten kann, dann löschen werde. Und das sollten die Entwickler auch verstehen. Die Leute wollen manchmal Programme und können es nicht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, was? Das geht nicht? Runter damit. Dafür ist mir der Platz einfach zu schade. Bumm. So. Update. YouTube-App. Tja, habe ich es eben gesagt, Immaterial Design. Ja, sie strahlt jetzt Immaterial Design, sieht wunderbar aus. Ganz toll gemacht. Also wie gesagt, mir gefällt das Immaterial Design sehr, sehr gut. Immer besser, je länger oder je mehr Apps da umgestellt werden, desto schöner wird es, weil es sich dann auch einheitlicher anfühlt. Aber es ist noch im Moment wirklich ein kleines Mischmasch hier auf den Geräten. Das wird sich aber bestimmt bald bessern. Da komme ich auch nochmal bei etwas dazu. Bei der Gallery-App später. Da werden auch einige Leute gar nicht glücklich drüber sein. Man hat jetzt hier auf der linken Seite schön wie im Netz hier eine Übersicht. Dann hat man hier auch die Möglichkeit auf der Hauptseite rechts und links zu scrollen, um entsprechend die Reiter oben abzuwählen, so wie es eben im Material Design sein sollte. Und gut, hier vermisse ich noch so ein bisschen das Feedback beim Scrollen. Da sind andere Apps vielleicht ein bisschen schöner gemacht, wie zum Beispiel Google Plus App oder der Marketplace vor allem. Gefällt mir da noch besser. Google Plus App nicht, sondern der Marketplace, genau. Da gibt es auch noch ein paar Änderungen wohl bald, um das noch zu verfeinern. Ja, und insgesamt gefällt mir das eben sehr, sehr gut. Man hat eben hier das Hamburger-Menü wieder abgeschafft. Da hat mich leider aber gerade dran gewöhnt gehabt. Naja, gut, muss man eben durch. Die Einstellungen sind jetzt auch sehr übersichtlich. Man hat hier eine Übersicht für die verbundenen Fernseher, auch Captions und so weiter und so weiter werden hier sind hier einstellbar. Und man kann zum Beispiel auch jetzt konnte man, glaube ich, auch bei der alten Version, aber hier ist es eben viel besser jetzt durch das optische Präsentieren der Settings. Da ist besser zu finden, dass man eben zum Beispiel HDs nur bei Wi-Fi-Verbindung streamt und ansonsten eben nur die Nicht-HD-Version. Das ist ganz gut, um jede Menge Traffic unterwegs zu sparen. YouTube, also im Material Design jetzt vorhanden, während das Update noch nicht bekommen hat, müsste es eigentlich jetzt bald haben. Das sollte eigentlich sein. Ich meine, wenn Rio das Update bekommt, dann haben es alle anderen eigentlich auch schon. Ja, Google liebt mich, ja. Ich bin wahrscheinlich zu kritisch mit Google. Kriege ich noch weniger Updates nach diesem Podcast hier. Ne? Ja. Tja, auf jeden Fall, es gibt noch viele weitere Änderungen von Google diesen Monat. Beispielsweise können jetzt Apps oder demnächst werden Apps wohl als Geschenk gekauft werden können, also für andere. Und auch firmenweite App-Käufe sollen im Play Store wohl in Planung sein. Das hat hier eine Untersuchung dieser App, dieser Marketplace-App oder dieser Play Store-App ergeben von Android Police. Ja, die haben sich das angeschaut und haben da eindeutig Hinweise gefunden, dass wohl demnächst ein firmenweiter Kauf von Apps möglich ist. Das wird sehr viele Firmen freuen, denn damit ist es möglich, zum Beispiel, dass sie für alle Mitarbeiter der Firma, ja, eine App kaufen können, sodass nicht das für jeden Mitarbeiter dann abgerechnet werden muss. Das ist cool. Und auch, finde ich sehr schön, hätte ich schon so oft gebraucht, dass man einzelne Apps als Geschenk jemand kaufen kann. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht ging, aber das finde ich äußerst schön, wenn zum Beispiel jemand eine App will, aber selbst kein Guthaben drauf hat, ja, und auch hier jetzt nicht einsieht, deswegen zum Beispiel seine Kreditkartendaten anzugeben oder eine Play Store-Karte zu kaufen, weil er eben nur ein Programm, was weiß ich, für ein paar Euro will. Und da will man doch vielleicht jemand netten Menschen was schenken, ja. Und dann ging das die ganze Zeit nicht. Und wenn das ermöglicht wäre, das wäre doch schön, ja, dass man einfach jemand eine App kaufen kann. Super. Das finde ich toll. Also da darf man drauf gespannt sein. Tja, die S6 Galaxy S6 Gerüchteküche brodelt. Heißt das Teil wirklich S6? Ja, ich hoffe, die kommen dann mit einem anderen Namen. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber dennoch, alles wartet natürlich auf dieses neue, wie es auch immer heißt. Ich sage jetzt einfach mal Galaxy S6. Vielleicht behalten die auch den Namen bei wegen der Reihe. Ja, und das ist, Branding ist ja wichtig. Und da sind jetzt sogar Benchmarks aufgetaucht und weitere technische Daten. Ja, alles noch mit Vorsicht zu genießen. Weiß nicht genau, was da der Realität entspricht. Dennoch wäre es durchaus logisch, zumindest mal. Ja, also es ist nichts drin, wo man sagt, nee, niemals. Ja. Demnach wäre es, nach den Gerüchten, wäre es ein 5,5 Zoll QHD Display. Ja. Mit einer Auflösung von 1440 mal 2560 Pixeln. Ein Exynos 7420 Octa-Core 64-Bit Prozessor bzw. Chipsatz. 3 GB Speicher. Da hoffe ich, dass das ein Fehler ist in der Gerüchteküche. 4 GB sollten es dann schon sein. Hauptspeicher. Eine Mali T760 GPU. Das wird ein Monster. Ein 20-Megapixel Rear-Facing-Kamera und eine 5-Megapixel Front-Facing-Kamera. Das halte ich auch für, also Mindestvoraussetzung, 5 Megapixel bei den Selfies, bei der Selfie-Welle, die immer noch anhält, ja. Und 32 GB interner Speicher, das ist mau für ein neues Gerät, das erst nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommt, Mitte nächstes Jahr frühestens, denke ich. Das halte ich für absolut zu wenig, also 64 GB Minimum müsste es schon sein, aber den Firmen traue ich das zu. Das ist ja, und also die Benchmarks, die wurden hier jetzt offenbar noch nicht hier direkt veröffentlicht. Mehr eben die Hardware, die bei AnTuTu Benchmark aufgezeichnet wird. Ich glaube auch nicht, dass die Benchmarks bei so einem frühen Modell, wenn das tatsächlich der Fall ist und das sich als echt herausstellt, überhaupt groß aussagekräftig wären. Deswegen ist es schon gut. IP67 übrigens staub- und wasserfest. Auch das ist eine gute Sache, finde ich, und sollte eigentlich heutzutage bei jedem Smartphone Standard sein. Und Gorilla Glass 4. Dann, ja, und auch Wireless Charging sollte möglich sein. Auch das, glaube ich, könnte man als Gerüchte durchgehen lassen, ohne dass man jetzt sagt, haha, niemals. Tja, eine andere Sache wird vielleicht niemals auf den Markt kommen, ist aber innovativer als der ganze S6-Kram, ja, weil das ist ja auch nur wieder schneller, höher, weiter, aber trotzdem mit mehr Speicher, finde ich überhaupt nicht lustig. Nein, was Innovatives ist zum Beispiel das, was Nano oder Nanomagnetics vorgestellt hat, nämlich ein faltbares Gerät. Ja. Das Problem ist ja, wie kann man beides haben? Ein Tablet und ein Smartphone. Da gibt's interessante Ansätze, wie zum Beispiel das Padphone, wo man dann hinten so quasi das Handy rausnehmen kann aus dem Tablet und dann reinstecken kann, wenn man das eben das Tablet braucht. Aber es ist eben das Problem, man muss beides ja mit rumschleppen dann. Also bringt es nicht wirklich eine große Erleichterung. Dann kann ich auch ein normales Tablet nehmen und ein normales Telefon und dann habe ich es eben auch. Das hier, das ist faszinierend. Das ist quasi ein faltbares System aus drei Bildschirmen. Und somit kann man es zusammengeklappt als Handy, ja, also das normale Smartphone. Ja, vielleicht könnte man Phablet sagen, weil das wird dann doch wahrscheinlich so, also 5,5 Zoll Minimum sein, denke ich mal. Vielleicht auch 6 Zoll, das kommt drauf an. Ja, aber halt so in dem normalen Bereich noch, wo man sagt, okay, das ist heutzutage eben so groß, ist eben heutzutage ein Smartphone, zack. Aber wenn man das dann aufklappt, dann hat man ein richtiges Tablet mit einem richtig großen Bildschirm. Ja, kann man sich schlecht hier jetzt vorstellen, wenn man das gesagt bekommt. Deswegen, ich habe ich natürlich auch den Link drauf, da könnt ihr mal sehen. Sobald ihr das Bild seht, dann wisst ihr, was ich meine. Also einen richtig faltbaren Bildschirm, der aber jetzt nicht mit diesen neuen flexiblen LCDs auskommt. Da so flexibel können die gar nicht sein, um das so zu falten wie das Teil hier. Sondern ein Gerät, was jetzt technisch machbar ist. Da muss man nicht mehr warten auf neue Displays, sondern das funktioniert so mit der Technik, wo wir jetzt haben. Ja. Aber ich befürchte, dass die Technik mal wieder nicht rauskommt. Ja. Nanomagnetics ist kein Hersteller jetzt, der selbst dieses Gerät rausbringt, sondern die entwickeln dieses System, dieses Display, diese Panels. Und ein anderer Hersteller muss kommen und muss das kaufen und muss damit das entwickeln. Ja. Jetzt Januar 2014 hat man das also gesehen schon, Nanoport, was da mit machbar ist, machbar wäre, und bis heute kommt noch keine Ankündigung von Ehren am Gerät, und ich befürchte, dass es leider mal wieder, wie so oft, die innovativen Sachen im Sande verläuft, weil die Firmen eben keine wirkliche Visionen mehr haben. Ja, die denken, nein, nein, nein, das wird doch nicht angenommen vom Markt. Ja, möglicherweise wird es auch nicht angenommen vom Markt, möglicherweise doch. Ja, möglicherweise doch. Es würde heute keine Smartphones in dem Maße geben, wenn nicht ein paar Firmen angefangen hätten zu sagen, okay, wir bringen solche Smartphones raus, das wird sich durchsetzen, das wird gekauft werden. Zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Leute gesagt haben, oder wo fast alle Leute gesagt haben, vor allem in Europa, was brauche ich ein Internet am Handy? So ein Quatsch. Wenn ich ins Internet gehe, dann gehe ich daheim an den Computer. Brauche ich nicht unterwegs. So ein Blödsinn. Ja, und heutzutage hat's jeder. Also da muss mal was gemacht werden, ja, und vielleicht wäre sowas gut. Also ich kann mir das vorstellen, ich bin da begeistert von der Idee, ja. Tablet und Smartphone in einem, das wäre eine schöne Sache, ja. Aber gut, schauen wir mal. Und vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der es macht. Ich würde es jedenfalls Nanoport wünschen und auch den Benutzern wünschen, denn wie oft wurden innovative Ideen in den Wind geschlagen, nur weil die Firmen eben das nicht bauen wollten. Sehr schlimm. Ja, Android TV, noch hat es bei uns gar nicht so richtig eingeschlagen. Google Nexus Player, ich weiß nicht, wird das schon ausgeliefert? Nee, ich glaube immer noch nicht, ne? In Deutschland wird er immer noch nicht ausgeliefert, daher ist Android TV für uns noch ein weit entferntes Ding. Und trotzdem hat Sony schon natürlich was angekündigt, das sich sogar richtig gut anhört. Ja? Also der Nexus Player ist ja nur ein Gerät von dieser Android TV-Reihe, wenn man so will. Ja? Die Firmen können eigene Hardware natürlich produzieren mit Android TV. Das Schöne ist, die sind dann untereinander kompatibel soweit, aber das wird natürlich auch dann für einige Firmen erweitert. Ja, zum Beispiel wird in dem Sony Android TV, und jetzt merkt er auf, ja, sowohl das PS4 Remote Play mit drin sein, das heißt, um mit einem mit einer PS4 quasi weiterzuspielen mit dem Android TV, ja, sondern auch mit dem Cloud Gaming Service PlayStation Now von Sony, das ermöglicht mit entsprechenden Internetverbindungen natürlich, ja, Spiele zu nutzen, die eben auf einem Server gerendert werden und man selbst kriegt praktisch nur noch das Bild übertragen sozusagen. Ja. Das ist auch möglich. Das würde auch heißen, dass große Spiele funktionieren, riesige Spiele auf diesem Android TV System, und das ist ja eine schöne Sache, wie ich finde, und auch eine interessante Sache für die Zukunft. Die PlayStation Controller können auch benutzt werden für die Spiele, die über das Android TV funktionieren. Auch das ist toll, und natürlich hat das Teil auch einen NFC-Chip drin, um zum Beispiel die Geräte, Android-Geräte von Sony und anderen Herstellern eben leichter mit diesem Android TV-Gerät von Sony zu verbinden. Also, um das nochmal richtig darzustellen, Sony bringt Android TV heraus in seiner Form mit diesen ganzen zusätzlichen Sachen. Ob das jetzt zuerst erscheinen wird auf in einem TV eingebaut, ich würde sagen, ja, alles deutet darauf hin, dass die Massenproduktion von diesen Smart TVs von Sony bereits schon im Januar startet. Ich bin mir relativ sicher, dass auch Set-Top-Boxen irgendwann kommen werden, ja, von Sony, aber da ist noch nichts angekündigt. Das bedeutet, diese Funktion wird vorerst wohl für Sony Smart TVs reserviert sein, und das ist aber trotzdem eine Riesensache. Könnte das doch bei vielen vielleicht so das letzte Pünktchen sein, das letzte Pünktchen auf dem i, um eben dann doch ein Sony Smart TV zu holen, statt ein TV von irgendeinem anderen Anbieter. Ja. Mal gucken. Ja. Mal gucken, wann es dann bei uns in Europa rauskommt, ja. Das ist ja vielleicht nächste Weihnachten. Naja. Ja, Google hat tatsächlich einige Apps im Play Store gelöscht. Ja, und zwar ging es da um verschiedene Pirate Bay Apps, also Dienste um dieses Pirate Bay herum. Ja, Pirate Bay Proxy beispielsweise, Pirate Bay Premium und Pirate Bay Mirror. Die alle wurden eben gelöscht, allerdings nicht mit einer DMCA Takedown Notice. Ja, das bedeutet, dass man hier bei Google im Vorfeld schon aktiv geworden ist und hat diese heruntergenommen, angeblich weil sie eben gegen die Reglements des Play Stores verstoßen. Ja. Das ist natürlich ein scharfer Grat, auf dem Google da wandert. Sie wurden quasi nicht aufgefordert, das zu löschen, ja, mit einer DMCA Takedown Notice. Und das bedeutet, dass Google das selbst aus freien Stücken sich entschieden hat, diese Apps rauszuschmeißen. Ja. Es ist gewisserweise natürlich verständlich. Ja. Auf der anderen Seite ist es bedenklich, dass diese Entwicklung bei Google stattfindet und die also proaktiv hier jetzt Sachen löschen. Bin mal gespannt, bis die erste Welle von Smartwatch-Apps gelöscht werden, die eben zum Beispiel Bilder von nicht lizenzierten Watchfaces drin haben. Ja, das wird nämlich offenbar ja zu einem Problem bald werden. Die Firmen schießen da momentan ganz gewaltig gegen diese Anbieter. Ja, und da wundert es mich eigentlich, dass da nicht noch zuerst dagegen vorgegangen ist. Naja. Nun gut, bedenklich. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin nicht begeistert davon und mal sehen, was als nächstes dran glauben muss an Apps im Google Play Store. Das Gute ist eben bei Android, man kann auch Google den Stinkefinger zeigen und den Play Store den Stinkefinger zeigen, kann sich die Apps dann eben auch woanders darunter laden, nämlich direkt auf der Webseite beispielsweise oder aus alternativen App Stores, es gibt genug davon, und kann die dann einfach so direkt installieren, per Sideloader muss nur eben installieren aus unbekannten Quellen das Häkchen gesetzt werden und dann hat man so ein freies System und kann installieren, was man will und nicht was Google will. Auch nicht schlecht. Ja, die Gallery App. Vorhin habe ich schon mal darüber oder das angedeutet, die Umstellung auf die Material Design Apps läuft und es ist das Problem, dass es für die verschiedenen Designs, jetzt Apps mit verschiedenen Designs, ein bisschen Tohuwabohu gibt, ja. Also Konsistenz ist es noch nicht, aber Google ist dabei, das zu machen. Und dazu gehört auch, dass die alte Galerie im Android, die uns von Anfang an begleitet, jetzt das Zeitliche endlich gesegnet hat bei den Updates auf Nexus-Geräte, zum Beispiel Nexus 5 und Nexus 4. Da haben die Besitzer festgestellt, dass nach dem Update auf Lollipop die Gallery-App verschwunden ist. Die ist weg. Gibt's nicht mehr. Stattdessen ist eben das Fotos, das in Google Plus integriert ist. Das war ja auch zu sehen. Google hat da ja jetzt schon lange Zeit mit rumgemacht. Und diese Fotos-App kann dann natürlich auch von dem Gerät selbst, also hat nichts mit jetzt nur die Fotos zu tun, die auf Google Plus gespeichert sind, sondern es zeigt auch die Bilder an, die nur auf dem Gerät gespeichert sind. Das kann man sogar auswählen, dass man die Internetfotos gar nicht eingeblendet kriegt, sondern nur die eingeblendet kriegt, die auf dem Gerät ist, die auf dem Gerät sind. Und dann ist es ganz gut. Optisch gesehen ist natürlich diese Fotos-App weit überlegen. Ja. Die Frage ist halt, wird jeder damit froh sein, zufrieden sein? Nein, bestimmt nicht. Klar, Umstellungen gibt's Probleme. Ich habe schon gesagt, es gibt Leute, die warten schon voller Grauen auf das Update auf Lollipop. Ja, voller Grauen. Denn die wollen eigentlich gar nicht, dass was anders aussieht. Die wollen kein Material Design haben. Die wollen einfach nur die Apps so benutzen, wie sie sie immer benutzt haben. Ja, das ist schon kompliziert genug gewesen, das zu lernen. Ja, jetzt muss ich nochmal lernen. Und das ist halt ein generelles Problem. Aber vom Designstandpunkt her ist es natürlich richtig, dass Google hier auch bereinigt. Würden die das beim Messenger auch mal tun, ja, dann wären alle doch viel zufriedener, denke ich. Und ich denke mal, das könnte man auch mit einigen anderen Apps noch machen, ne? Aber auf jeden Fall hat man jetzt eben die Gallery gehabt, man hat eben das Fotos gehabt und bei vielen Drittherstellern gab es sogar noch die eigene Foto-App dazu. Da hat man also drei Apps drauf gehabt und das ist wirklich verwirrend. Jetzt sind es dann wenigstens nur noch zwei bei den Fremdherstellern, ja, den Drittanbietern. Naja, gut, aber also ich muss sagen, diese Fotos-Apps lege ich jedem nahe, die hat so viel mehr Funktionen, so viel bessere Funktionen, auch das Editieren. Das Ganze, was bisher gefehlt hat, was ich mal kritisiert habe, dass man zum Beispiel keine Bilder einzeln hochladen kann auf Picasa, auch das ist jetzt da geregelt. Also Picasa, früher Google Plus Fotos, jetzt ist es zusammen mit Google Plus Fotos, genau, aber Einzelbilder hochladen, man konnte ja vorher nur mit dem Auto-Backup eben alles, was man mit dem Handy aufnimmt, hochladen. Jetzt kann man aber zum Beispiel auch hingehen, kann ein einzelnes Bild auswählen, ja, ruft es also auf, geht dann oben hier in die Leiste und oder hier unten sieht man dann den Share-Button, klickt da drauf und dann kann man eben hier auch Picasa auswählen, ja, und das ist dann eben das, wo das hier dann hochgeladen wird zu Google Plus Fotos. Vielleicht ändern die das noch in Fotos. Ja, dann wäre das für die Benutzer nicht so unklar, was das jetzt eigentlich ist. Picasa. Ja, Picasa kenne ich nicht mehr. Was sind Ja, gut. Also, das schreitet voran. Hier mit den Material Design Umstellungen. Übrigens, es gab bei einigen Leuten offenbar Verwirrung mit der mit den Einstellungen des Displays, ja, unter Lollipop, denn ja, da hat sich einiges geändert. Und zwar kann man ja oben den Brightness Level jetzt einstellen. Und dieser Brightness Level bezieht sich jetzt relativ zu der Beleuchtung, wenn man das unten einschaltet. Ja, man hat also Adaptive Brightness. Das heißt, dass automatisch erkannt wird, wie hell ist es, und dann wird das Handy-Display heller gemacht. Bisher hatte man eben nur diese Möglichkeit und man konnte dann nicht einstellen, ja, wie hell ist hell. Ja. Zum Beispiel, ich habe meine Displays eigentlich relativ dunkel eingestellt. Ja, und da kann man dann sagen, okay, hier diesen Level möchte ich ganz gern haben an Helligkeit und von diesem Punkt aus soll dann eben heller gemacht werden. Ja. Und Leute, die eben sagen dann, ja gut, also ich will auch schon normal relativ hell haben, dann wird von dem Punkt aus heller gemacht dann. Ja, also relativ zu dem eingestellten Brightness Level. Dann auch interessant finde ich, was viele hier nicht oder viele Probleme haben, dahinter zu kommen. Ambient Display, was bedeutet das, wenn zum Beispiel eine Nachricht reinkommt, geht das Display an. Ja. Und das kann man hier ein- ausschalten, zum Glück. Ich will es nämlich nicht haben, dass es angeht. Und da, das ist auch vielleicht ein Punkt, wo man auch wegen Strom sparen, ja, Batteriesparen da vielleicht ins Auge fassen sollte, ja. Und Cast Screen ist natürlich dann das Senden des Bildschirminhaltes an Geräte wie zum Beispiel das Fire TV, dass man also das Handy-Display komplett auf den Fernseher schickt. Das ist also da drin möglich. Wer noch mehr darüber wissen will, in Englisch ist hier ein Beitrag verlinkt von Android Central, ein Video, da wird das alles nochmal genauer gezeigt. Ist kein Hexenwerk. Ja, Play Store bekommt auch schon wieder ein Update, und auch der soll jetzt wieder einiges Neues hinzukommen. Ist ja schon hier teilweise auf Material Design umgestellt worden, habe ich ja schon gesagt. Jetzt wird es noch weiter getrieben und so ein paar Feinheiten offenbar noch gemacht. Und auch, es sind neue Sachen hinzugekommen. Also da gibt es jetzt einen Menüpunkt My Account, wo man da einige Sachen einstellen kann. Komischerweise auch ein People Tab da. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass dass da dann Empfehlungen sind von Leuten, denen man auf Google Plus folgt, ja, von den Circles. Und zusätzlich also zu der My Watchlist und My Apps eben hinzugekommen. Interessant. Außerdem kann man jetzt auch eine Zahlungsmethode auswählen in dieser App direkt, ja, und im Google Credits. Oder eben eine Kreditkarte hinzufügen direkt in dem in Play Store und auch hier auf dem Display, das wird sich dann zeigen, ob es in Deutschland auch so funktioniert, auch PayPal-Konto kann man dann hinzufügen. Ne? Also das ist auch wieder eine schöne Veränderung, nicht nur optisch, sondern jetzt eben auch nochmal ein bisschen was in den Funktionen, ja, finde ich interessant. Ja, Google Note 4 als Selfie-Maschine möchte ich nur ganz kurz hier euch den Link zu dem Artikel empfehlen, weil das bringt nichts, wenn ich euch das jetzt hier so schön sag. Aber mit paar wenigen Einstellungen kann man super geniale Selfies machen mit dem Note 4, wie das geht und wie gut und wie groß die Unterschiede sind und wie gut die Kamera vor allem ist, die Front-Facing-Kamera von Note 4, kann man dann in dem Artikel hier nachlesen. Ein unerwartetes Update gab es auch bei einem weiteren Google-Dienst, News and Weather. Das ist dann auch wieder auf der Liste von Apps, die mehr Platz brauchen. Ja, aber unerwartet deswegen, wer hätte das gedacht, dass das Programm überhaupt nochmal geupdatet wird? Ja, galt es doch als tot. Ja, die News and Weather App von Google ist ja seit dem Google Now eigentlich schon ziemlich überholt, aber nichtsdestotrotz gibt's jetzt eben hier die Möglichkeit, dass man das updatet und dann entsprechend einen besseren View hat da drauf. Auch hier ist das Material Design natürlich wieder deutlich zu merken. So. Ich hoffe, dass ihr im Hintergrund das Gejaule von meinem Nachbarn nicht hört. Ich krieg die Krise. Ich hasse es, neben einem Musiker zu wohnen. Ja. Yota 2, das interessante Phone, von dem ich schon öfters mal gesprochen habe. Das Yota 1 gibt es ja schon längere Zeit, total ignoriert worden, natürlich von unserem Markt. Ich hoffe, das Yota Phone 2 wird hier mehr genutzt werden oder verkauft werden in den Firmen oder präsentiert werden von den Einzelhändlern auch. Das Yota Phone ist nämlich das interessante Android-Gerät, das zwei Displays hat. Vorderseite ein normales, gutes 4,7 Zoll 1080p Super AMOLED Display. Ja. Und auf der Rückseite dann ein stromsparendes E-Ink Display in Schwarz-Weiß. Das bietet dann absolut interessante Möglichkeiten, beispielsweise Statusanzeigen auf der Rückseite quasi, die immer zu sehen sind, ja, und trotzdem eben kaum Akku verbraucht. Das ist eine ganz geniale Geschichte. Des Weiteren natürlich auch, um zu lesen. Ja, wer also dann Artikel lieber hier lesen will oder mal im Sonnenlicht rumhantiert und will dann mal einen größeren Artikel lesen oder auch ein Buch, der kann das dann transferieren auf den E-Ink-Schirm und kann es dort lesen. Und das neue Yota Phone 2 hat auch ein berührungssensitives E-Ink-Display, so dass man das auch dort bedienen kann. Und dass man immer hier zwischen hin und her switchen muss. Also das ist auch etwas, was meiner Meinung nach ziemlich innovativ ist. Und ich wäre absolut begeistert, ich würde es sogar als Kauf markieren. Ja? Wenn dann nicht der Preis wäre. Ich denke, die Entwickler des Telefons, die Firma schießt mit 699 € ein bisschen über die Schmerzgrenze hinaus. Dennoch für die Leute, die es bereit sind, so viel Geld auszugeben, ist das eigentlich das Phone momentan, das empfohlen werden kann, wenn man eben hier solche Sachen, wie zum Beispiel eben Lesen, öfters macht oder eben dann hier Statusinformationen, das kann alles Mögliche sein, verschiedene Sachen, ja, Kalenderansichten beispielsweise, Uhrzeit, und so weiter, immer im Blick haben möchte, ohne dass davon Akku groß verbraucht wird, dann ist das Gerät für diese Leute. Ja, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. Ich wollte so einen Teil schon, ich wollte schon das Yota 1 haben. Wie gesagt, da gab es halt Schwierigkeiten, dass es nie zu kriegen war. Aber hier das Yota 2, da wird der Preis eben die Schwierigkeit sein. Ne? Snapdragon 800 Prozessor ist vorhanden, das ist eigentlich schon okay, ausreichend, ja. Mit 2 GB RAM, ja, okay, gerade noch so, ja, aber gerade noch so. 32 GB Speicher, der Klasse ist noch einigermaßen okay. Hätte ich mir aber auch für ein neues Phone 64 GB gewünscht, aber okay. Und eben das 4,7 Zoll 1080p Super AMOLED Panel, das dürfte sehr interessant sein. Gut, dann weiter im Text. Die Inbox, diese Inbox-App, die soll noch nicht Gmail ablösen. Ja, zumindest nicht mittelfristig. Das heißt aber nicht, dass es nicht langfristig passiert. Was anderes kann ich mir vorstellen. Auch hier haben wir wieder eine Spaltung, wie die Messenger-App. Mir unverständlich. Jetzt kommt jetzt ist Inbox, allerdings noch ein Beta-Test. Ja, und Gmail haben wir auch auf dem Handy. Ja, was jetzt? Gmail oder Inbox? Ja. Die Leute, das, was wir als gut empfinden, werden die Leute als Katastrophe sehen, weil die nicht mehr wissen, was sie nutzen sollen jetzt. Ja. Manchmal muss man auch so eine Richtung vorgeben und wer dann wirklich was anderes nutzen will, da kann es dann auch wieder, da kann ich dann auch im Marketplace irgendwas suchen, ja, im Play Store. Gut, wie gesagt, ist noch nicht das Problem, weil eben das ist eine Beta-Version ist, die ist noch gar nicht vorinstalliert auf den Geräten drauf. Dennoch, weil es eben eine offizielle Google-App ist, sehen das halt eben viele anders und denken, das ist die Ablösung für Gmail. Und es wird auch die Ablösung für Gmail sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nur eben jetzt noch nicht, das wird noch einige Zeit dauern. Also weder heute noch morgen wird es passieren, sondern vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Ja. Die Inbox-App ist ja ein bisschen neue Herangehensweise an das Thema E-Mail. Und ist auch komplett und vollständig für Material Design konzipiert worden. Das gab es also vorher auch noch keinem anderen Design, das sieht man auch an. Und also Inbox gefällt mir eigentlich recht gut vom Aussehen her und von dem Ansatz her, aber auch da gibt es natürlich Kritiker, deswegen verständlich, dass Google jetzt noch nicht sagen möchte, ja, Inbox löst Gmail ab, weil da würden einige doch ziemlich die Krise kriegen. Ja. Aber vielleicht mit der Zeit werden sich vielleicht einige Leute an die Art von E-Mail gewöhnen, denn im Prinzip wird die ganze Zeit nur gejammert und viele haben E-Mail auch, was heißt viele, einige haben E-Mail auch schon den Rücken gekehrt und schreiben sich lieber wie mit Messenger dasselbe, was man eigentlich mit der E-Mail schreibt, unfassbar, weil die denken, ja, also so diese sequentielle Abarbeitung von Antwort und Rückantwort, das wäre einfach nicht verständlich genug, Fragezeichen, und möchten dann lieber ein konversationsbezogenes System haben. Genau das bringt Inbox plus noch intelligente Filter. Und ich kann euch sagen, selbst Leute mit einem riesigen E-Mail-Aufkommen wie Leo Porter ist begeistert davon, weil sie haben endlich mal die Inbox leer. Tatsächlich leer, sie haben es geschafft. Geschafft. Was vorher unmöglich erschien. Ja, SwiftKey macht's auf dicke Hose. Mit Stephen Hawking als Werbegalionsfigur, so könnte man es sehen, aber natürlich sieht man es so, dass SwiftKey mit die Software entwickelt hat, die es Stephen Hawkings ermöglicht, ja, dem Stephen Hawking, genau, ermöglicht, hier gezeichnet durch seine Krankheit, sich trotzdem noch mit der Außenwelt zu verständigen, indem er eben verschiedene vorgeschlagene Sachen auswählen kann, die dann eben durch eine Computerstimme ausgegeben werden können. Das Berühmte, was man dann eben immer hört, ja, ganz sogar in Fernsehsendungen, hat er ja selbst hier seine Ansichten, seine Sachen geäußert in dieser Computerstimme. Faszinierend und es ist also sowas wie ein Markenzeichen schon geworden, ja. Stephen Hawking, eins oder das Genie unserer Zeit. Deswegen halte ich das jetzt hier auch, fand ich das mit zweigeteilt, dass mit ihm hier jetzt so Werbung gemacht wird und es sieht schon fast grotesk aus, die SwiftKey-Entwickler zusammen mit Stephen Hawking hier sitzen zu sehen, weil es dann doch ein paar Welten dazwischen liegen, ja, und gleichzeitig hier das einen schlimmen Eindruck macht, sag ich mal, ja. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass SwiftKey tatsächlich diese Lorbeeren verdient hat, denn sie haben ein wirklich faszinierendes, gutes, geniales Prediction-System, das nicht nur in Englisch funktioniert, sondern auch in Deutsch beispielsweise und in vielen anderen Sprachen. Von daher haben die schon sich schon das verdient. Da kann man nichts dagegen sagen. Weiterhin wird hier genannt, also was da gemacht wurde, was zur Verfügung gestellt wurde, wie das realisiert wurde, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und dass es auch verbessert wird. Ja, gerade sehr stark verbessert wurde für Hawking. Und dann kam allerdings ein Satz, da muss ich sagen, ja, liebe SwiftKey, da müsst ihr mal rangehen. Ja, da steht nämlich im Gegensatz zu den SwiftKey-Konsumerprodukten, das 3-Vorhersagen anbietet, wird für Professor Hawking immer 10 Vorhersagen angezeigt, von denen er auswählen kann. Ja. Die erhöhte Nummer, die erhöhte Anzahl der Vorhersagen macht es dann natürlich möglich, noch mehr das Potenzial von diesen Next Word Predictions, ja, dann eben zu nutzen. Ah ja, liebes SwiftKey-Entwicklerteam, macht doch wenigstens mal so, dass man auch als Konsument auch in der Landscape-Ansicht 3 Vorhersagen hat. Dort hat man nämlich, obwohl man viel mehr Platz hat, nur 2 statt 3. Und diese Designentscheidung kann ich nun überhaupt nicht verstehen. Ja, wenn es jetzt mehr wären in dem Landscape-Modus, könnte ich das noch nachvollziehen. Aber weniger? Also da muss der Designer und der Verantwortliche wirklich einen ganz schlechten Tag gehabt haben, dass man hier eine noch wegnimmt, obwohl man mehr Platz hat. Und das sieht grausam aus. Mal davon abgesehen. Gut. Die Community, komme ich gleich jetzt dazu. Tunen habe ich ja ein bisschen ja gedisst, ja, wegen den Neuerungen in Anführungszeichen und dem Dauerstart, ja, im aktiven App-Bereich, was gar nicht geht beim Radioprogramm, finde ich. Deswegen ist es dann auch weggeflogen bei mir. Und der Matt Spike schreibt: Hallo, zu TuneIn gebe ich dir recht. Seit das mit dem Social Media eingeführt wurde, ist die App total überladen. Hatte mir auch die Pro-Version geholt, weil es mal eine gute App war. Aber so, mittlerweile bin ich zu radio.de gewechselt, die das macht, was ich will, und zwar einfach Radio hören, ohne viel Bimbam. Ja, ich werde mal auch mal diese radio.de-App anschauen. Ich glaube, Rad.io heißt die dann im Play Store. Ich bin mir ganz sicher. Muss mal gucken. Muss ich mir nochmal anschauen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Denn das Problem ist, dass im TuneIn, dass das bisher das einzige Programm war, das die japanischen Sender hat, die eben nur in dem Microsoft-Format streamen. Ja, und das ist ein Problem. Die möchte ich schon haben. Banban Radio und Shonen FM sind bei mir wichtige Sender. Die will ich haben. Und deswegen, ja, muss ich erstmal gucken, wie das aussieht bei radio.de. Hab aber wenig Hoffnung, weil, wie gesagt, bisher ich da kein Glück hatte. Selbst im Internet und auch in Desktop-Apps, ja, ist TuneIn in der Oberfläche die einzigen, die vernünftig mit diesen Streams umgehen. Bei Windows Media Streams von den Japanern. Leider, leider. Und dann gab es noch eine Nachricht ebenfalls vom Matt Spike. Eine App-Empfehlung, die ich so auch weitergeben möchte. Ja, und zwar garantiert jugendfrei meine App des Tages, schreibt der Matt Spike. Die Maus vom Westdeutschen Rundfunk. Jawohl, offiziell unglaublich. Die Maus. Entdecke die Welt mit der Maus. Spannende Alltagsrätsel, ja. Lach- und Sachgeschichten. Sehr schön, gefällt mir. Wer kennt noch die Sendung mit der Maus? Ne? Und natürlich kann man dann auch noch unter der Rubrik Spiel und Spaß auch noch seine eigenen oder andere Fotos verändern mit ja, Mausaugen, Mausschnurhaare und so weiter, ganz süß. Ja, und auch ein paar Minispiele sind drin. Warum denn nicht? Ja, ich denke, das ist interessant, nicht nur für Kinder und Jugendliche, denn irgendwie ja, ist das doch auch schon Kult geworden, oder? Die Maus. App der Woche ist diesmal Once Upon a Time Man. Und wer jetzt denkt, das ist ein Märchen, nein. Es geht um die Serie, auch die TV-Serie, auch ein Klassiker und irgendwie auch Kult, ja. Bei uns hat die geheißen, es war einmal der Mensch. Ja, ich weiß nicht, die wenigsten werden sich daran noch erinnern können. Vielleicht haben die mal eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung gesehen, ja, und fanden es auch so cool. Und zwar ist das ein Brettspiel, ein richtiges Brettspiel, und das kann man auch nicht gegen den Computer oder gegen das Smartphone spielen, sondern das wird gegen einen echten Menschen gespielt. Das Tablet oder das Smartphone ist dabei quasi das Spielbrett, das einem eben unterstützt mit Zugmöglichkeiten und so weiter, grafisch und mit Ziehen und mit Würfeln und so. Ja, aber die Spieler selbst, die Spielfiguren selbst, die müssen eben von echten Spielern gemacht werden. Es gibt keine KI oder ähnliches, mit dem man spielen kann, sondern das bleibt ein Gesellschaftsspiel. Sehr schön, die Idee, das so umzusetzen, diese Serie, es war einmal der Mensch. Somit kann man auch nochmal in der App was lernen, und ich sag euch, auch Erwachsene haben manchmal doch durchaus Nachhilfebedarf in verschiedenen Sachen, was da erörtert wird. Ich würde das Spiel auch jetzt nicht als Kinderspiel einordnen, auch wenn die Serie vielleicht, es war einmal der Mensch, eher an die, sich an die jungen Menschen gerichtet hat. Damals würde ich das Spiel hier doch eher für Jugendliche und junggebliebene Erwachsene einordnen, ja, denn somit, also es kommen auch recht komplizierte Sachen vor, natürlich auch ganz, ganz einfache Dinge, ganz klar, so wie sich das natürlich auch gehört. Die Idee dann hier mit diesen Karten, die man da zieht und quasi Nebenmissionen darstellen, die finde ich besonders gut. Das hat nämlich auch den großen Reiz, dann hier dieses Spiel überhaupt zu spielen und nicht einfach nur sinnlos auf dem Spielfeld herumzuwandern, ja. Und wer alle drei von diesen Zielen zuerst absolviert hat, der ist dann auch der Gewinner dieses Spieles. Unterwegs trifft er natürlich, wie bei Brettspielen sich das so gehört, auf Widrigkeiten, Bösewichte und schwierige Fragen, die er halt mal so eben beantworten muss. Ja, genau. Also, es war einmal der Mensch im App Store. Once Upon a Time Man heißt das Ganze, von Synergy IT. Wurde das programmiert und ist erstaunlich gut. Ja, ich bin überrascht, dass es nicht mehr ja für Aufsehen gesorgt hat, quasi. Ja, und ja, ich denke mal, ist es ein Spiel, das man auf jeden Fall empfehlen kann. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, Fragen, Anregungen, Kritik, Informationen könnt ihr gerne auf der Google Plus Community loswerden, Uncast Community auswählen und schon geht's los. Dort könnt ihr dann euren Senf dazugeben, ja, immer gern gesehen. Mail könnt ihr mich auch erreichen, wenn es lieber nicht bei Google Plus sein soll. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Dort findet ihr auch den GBG-Key. Nein, dort findet ihr nicht den GBG-Key, aber auf der Seite uncast.netcast.com, dort findet ihr den GBG-Key, um eine Mail verschlüsselt zu schicken. Ja. Und denkt daran, ja, thenetcast.com, Mehrzahl mit S hinten, ja, schon landet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und frisch bis nächste Woche. Und bleibt gesund. Tschüss! And volumes. traveled that world.